ist unzählig Handeln, denn es ist eine belebte Zeit. Wir sprechen mit verschiedenen Sprachen. Die Welle trägt uns mit zum Nachdenken, wenn es das zu weit. Wir wiederholen, um uns zu finden. Und alles, was uns bleibt, ist Schwören und Lernen. Wissen, um zu überleben. Sich verirren, um sich dann den Weg zu geben. Etwas bemerken und vergessen. Lasst uns auf die Schläge warten. Wir können lachen, wenn es mal um uns geschehen ist. Wer steht uns bei, wenn wir uns täuschen? Und alles, was uns bleibt, ist Schwimmen und Lernen. Wissen, um zu überleben. Sich verirren, um sich dann den Sinn zu geben. Etwas bemerken und vergessen. Waldbrand legen. Wir können für morgen planen, wenn wir unsere Tage zählen und das große Chaos spüren. Uns wird nichts befreien als Schwimmen. Ich will nicht mit ihnen am Morgen.